Auch das kann ein kleiner Tod sein, sich dem Leben und seinen Freuden wieder bewusst zu öffnen. Wie immer kommt es auf den goldenen Mittelweg an. Ich habe schon so manchen Kontrollfreak unter meinen Klienten das bewusste Schlag doch mal über deine Stränge empfohlen. Es hat etwas Berührendes, wenn sich so ein professioneller Entsager dem ihm wahrscheinlich erst einmal etwas verwirrenden Genuss am Leben wieder nähert. Wenn du dir nicht sicher bist, auf welcher Seite du stehst, ob du etwas mehr von der Kraft des Verzichts gebrauchen oder mal wieder die Leinen locker lassen solltest, frag deine Umgebung. Frag die Menschen, denen du zutraust, dir ein schonungslos ehrliches Feedback zu geben. Ich möchte zum Abschluss dieses Prinzips noch einmal drei besondere Geschenke hervorheben. Erstens, Saturn trainiert dich im kleinen Sterben. Das ist nicht morbide gemeint, sondern sehr, sehr intelligent. Denn nur wer das Unwesentliche und Vergängliche loslassen kann, der wird das finden, was wirklich wichtig ist und was nicht sterben kann. Eine bewusste Kultur des Loslassens lässt uns das, was wir dann berühren, wesentlich tiefer genießen. Wir klammern nämlich nicht mehr aus Angst und Gier an allem fest. Das kleine Sterben bereitet uns auch auf die letzte große Reise vor. Ich habe mit mehreren Sterbebegleitern gesprochen und sie alle sagten, Menschen sterben, wie sie leben. Wer in seinem Leben täglich das Loslassen trainiert, wird sich sehr wahrscheinlich auch am Ende leichter freigeben können. Das zweite Geschenk. Saturn verhilft uns zur Meisterschaft. Sei es das Reifen einer Liebesbeziehung, das Spielen eines Instruments, spirituelle Erleuchtung oder deine Berufung, egal in was du Meisterschaft erreichen möchtest, du wirst einen langen Atem brauchen. Überall, auch in der psychospirituellen Ratgeberszene, werden uns gern Schnellstraßen zum Glück versprochen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Evolution verläuft in Zyklen. Den eher seltenen Quantensprüngen und in den langen und manchmal mühseligen Plateauphasen. Das sind die Zeiten, in denen wir scheinbar nicht von der Stelle kommen, vielleicht sogar zurückrollen, in denen wir im Feuer der Ablehnung getestet werden. Um die tiefe Erfüllung zu erfahren, die durch ein nachhaltiges und wirklich meisterliches Werk entsteht, müssen wir mit George Leonards Worten lernen, diese Plateauphasen zu lieben. Und dabei kann uns Saturn helfen. Wenn wir verstehen, dass die wahren Meister dieser Welt genau in diesen Etappen geschmiedet werden, können wir den Versuchungen der Ablenkung mit einem konstruktiven Nein und unserem eingeschlagenen Weg mit einem noch bestimmteren Ja begegnen. Das dritte Geschenk. Saturn schenkt uns Integrität. Wir werden durch unser Handeln definiert, nicht durch die Anzahl der schlauen Bücher in unserem Regal oder die netten Reden, die wir manchmal leichtfertig schwingen. Eine der wichtigsten Quellen unserer Selbstliebe ist die Selbstachtung. Wir können uns nur achten, wenn wir unsere Werte kennen und bereit sind, ihnen auch unter Bedrohung und Versuchung treu zu sein. Ein Mensch ohne Werte gleicht einem leeren Fähnlein im Wind. Er landet scheinbar zufällig immer wieder in Ecken dieses Universums, in die er gar nicht wollte. Wenn wir nur Laubblätter wären, dann wäre dies okay. Doch wir sind hochintelligente, feinfühlige Sinnwesen. Wir müssen, um uns selbst achten zu können, herausfinden, für welche Werte unser Leben stehen soll und diese dann auch durch unsere Taten ehren. Unsere Integrität reift auch durch unsere Bereitschaft, im entscheidenden Moment Nein zu sagen. So, ich bin heute Morgen richtig gern den kleinen Tod für dieses Kapitel gestorben. Das hat sich gelohnt. Verzicht bereichert. Umsetzungsimpulse. Genieße die geführte Meditation Der Weg der Meister. Du findest sie im Downloadbereich auf der Webseite. Fasten bedeutet in der Essenz Verzicht. Jede Form des bewussten Verzichts, zum Beispiel Medien, Alkohol, Lästern oder das klassische Fasten, stärkt das Saturn-Prinzip. Sei bereit, auf unwesentliche Ausgaben zu verzichten. über Achtsamkeit für den Moment durch Meditation und durch Achtsamkeitsübungen. Kultiviere Respekt vor Traditionen und der Weisheit der Älteren. Die Frage, was will ich wirklich, wirklich, kann dir helfen, dich auf das Wesentliche zu besinnen. Wenn in dir ein Wunsch auftaucht, erforsche genauer, was würde mir die Erfüllung dieses Wunsches bringen? Was verspreche ich mir davon tatsächlich? Gibt es einfachere, kostengünstigere Wege, dies zu erreichen? Demut ist das Antidot für falschen Stolz. Dir immer mal wieder klar zu machen, wie klein du bist und wie kurz dein Leben im Vergleich zum Alter unseres Universums ist, hilft. Freunde dich mit Disziplin an, indem du den Unterschied zwischen kurz- und langfristigen Belohnungskreisläufen verstehst und dir klar machst, was dich ein Mangel an Disziplin langfristig kostet. Lege dir ein passendes Zeitmanagement zu. Breche deine Vision in konkrete Ziele und tägliche Handlungen herunter. Lege dir eine tägliche Erfolgsroutine zu und setze sie auch um. Tu alles, was im wahrsten Sinne des Wortes deinen langen Atem schult. Zum Beispiel Ausdauersport, Bergsteigen oder Klettern.